Mings größte Beute. Gerade hatte Ming es sich in der Kabine seiner Herren am Fußende des Bettes bequem gemacht, als der Mann ihn am Kragen packte, die Kabinentür öffnete, ihn nach draußen auf Deck setzte und die Tür wieder zumachte. Die blauen Katzenaugen wurden weit vor Schreck und Zorn, mussten sich aber bis auf einen schmalen Schlitz gleich wieder schließen, denn das Sonnenlicht war zu hell. Dies war nicht das erste Mal, dass man ihn so rücksichtslos aus der Kabine entfernte, und Ming wusste sehr wohl, dass der Mann das nur tat, wenn Elaine, die Herren, es nicht merkte. Ein schattiger Platz war jetzt auf dem Segelboot nicht zu finden. Doch für Ming war die Hitze noch erträglich. Leichtfüßig sprang er auf das Kabinendach. Dort lag hinter dem Mast das zusammengerollte Tau, das er als Ruheplatz schätzte. Hier oben konnte man alles gut beobachten, und es ruhte sich auch schön in der Taumulde. Sie schützte vor steifen Brisen und milderte, da sie in der Schiffsmitte lag, das plötzliche Schaukeln und Schwanken der weißen Lerche. Jetzt waren gerade die Segel gerafft worden, denn Elaine und der Mann hatten soeben ihren Lunch zu sich genommen. Darauf folgte meistens eine Ruhestunde, und da wollte der Mann ihn nicht in der Kabine haben, das wusste Ming. Lunch war etwas Gutes. Er hatte sich ebenfalls eine Mahlzeit einverleibt, die aus köstlich gegrilltem Fisch und etwas Hummer bestand. Nun lag er bequem zusammengerollt auf dem Tau und öffnete die Schnauze zu einem langen Gähnen. Die schrägen Augen waren wegen des Sonnenglases fast geschlossen. Er blinzelte ein wenig und sah in der Ferne die hellbraunen Hügel und die rosa und weißen Häuser und Hotels in der weiten Bucht von Acapulco. Auf der Wasserfläche zwischen dem Boot und dem Strand, wo Menschen herumplanschten, von denen hier nichts zu hören war, glitzerte die Sonne wie tausend kleine elektrische Lichter, die unaufhörlich aus- und angingen. Ein Mann auf Wasserschieren jagte vorbei und ließ eine weiße Gischtspur hinter sich aufsprühen. So viel Tatendrang, dachte Ming schläfrig. Er fühlte, wie die Sonnenwärme ihm tief ins Fell eindrang. Ming stammte aus New York, und Acapulco war für ihn unvergleichlich viel schöner als das Milieu seiner ersten Wochen. Er erinnerte sich an einen sonnenlosen Kasten. Der Boden war strohbedeckt, und mit ihm zusammen saßen noch drei oder vier andere Kätzchen darin. Hinter dem Fenster sah man Riesen vorübergehen. Manchmal blieb einer stehen und klopfte an die Scheibe, damit Ming aufblickte, und dann ging er weiter. Von seiner Mutter wusste er gar nichts mehr. Eines Tages erschien eine junge Frau, die angenehm roch. Die nahm ihn mit sich, fort von dem scheußlichen Geruch nach Hunden, Medizin und Papageienkot. Sie bestiegen etwas, das, wie er jetzt wusste, ein Flugzeug war. Heute war er längst an Flugzeuge gewöhnt und hatte sie gern. Während des Fluges saß er immer auf Elaines Knien oder schlief in ihrem Schoß. Und stets gab es etwas zu essen, wenn er hungrig war. Elaine verbrachte viel Zeit in einem Laden in Acapulco, wo an den Wänden Kleider und Hosen und Badeanzüge hingen. Es roch dort frisch und sauber. In den Vasen und den Blumenkästen vorn an der Straße standen frische Blumen, und der Fußboden war aus kühlen, blau-weißen Fliesen. Ming durfte überall herumwandern, auch in den Patio hinter dem Laden. Oder er konnte in seinem Körbchen schlafen, das in der Ecke stand. Draußen vor dem Laden schien die Sonne und es war wärmer, aber da trieben sich oft böse Kinder herum, die ihn zu greifen versuchten, wenn er vor der Tür saß. Ruhe hatte er dort fast nie. Am liebsten lag Ming in der Sonne, wenn seine Herren ebenfalls auf einem der Liegestühle ausgestreckt lag, die zu Hause auf der Terrasse standen. Weniger lieb waren ihm die Gäste, die sie zuweilen einlud und die dann über Nacht blieben. Viele Gäste, die aßen und tranken und bis in die Nacht hinein aufblieben, Klavier oder Schallplatten spielten und die ihn alle von Hélène fernhielten. Sie traten ihm auf die Pfoten, packten ihn manchmal von hinten am Kragen, bevor er entwischen konnte, so dass er sich winden und kämpfen musste, um freizukommen. Sie strichen ihm grob übers Fell oder machten irgendwo eine Tür zu, so dass er nicht hinaus konnte. Menschen. Ming fand sie alle grässlich. Auf der ganzen Welt mochte er nur Hélène. Sie liebte ihn und verstand ihn auch. Vor allem diesen einen Mann, der Teddy hieß, verabscheute Ming. Teddy war in letzter Zeit andauernd da, und die Art, wie er Ming ansah, wenn Hélène nichts merkte, mochte Ming gar nicht. Manchmal, wenn sie nicht in der Nähe war, murmelte Teddy etwas, das nach Drohung klang. Das verstand Ming. Oder er wollte Ming hinausschicken. Ming nahm es alles gelassen und mit ruhiger Würde auf. Hélène war ja doch auf seiner Seite. Der Störenfried war der Mann. In ihrer Gegenwart spielte er manchmal Theater und versuchte, Ming zu hätscheln. Doch Ming ließ sich darauf nicht ein. Er drehte sich um und ging mit zierlichen Samtschritten in anderer Richtung fort. Jetzt wurde Mings Schläfchen unterbrochen. Die Kabinentür ging auf. Er hörte Hélène und den Mann lachen und reden. Der große, feuerrote Sonnenball lag fast am Horizont. »Aber Ming, mein kleines, armes!« Hélène trat näher. »Du musst ja fast gebraten sein bei der Hitze. Ich dachte, du wärst drinnen.« »Ich auch«, sagte Teddy. Ming schnurrte, wie er es immer tat beim Erwachen. Behutsam nahm Hélène ihn auf den Arm und trug ihn nach unten in die Kabine, wo es kühl und schattig war. Dabei sagte sie etwas zu dem Mann und keineswegs in sanftem Ton. Sie setzte Ming vor seinem Schüsselchen mit Wasser ab, und ihr zuliebe trank er ein wenig, obgleich er nicht durstig war. Er war tatsächlich etwas benommen von der Hitze und schwankte ein wenig. Hélène nahm ein nasses Tuch und fuhr ihm damit sanft über das Gesicht, die Ohren und die vier Pfoten. Dann legte sie ihn vorsichtig auf das Bett, das nach ihrem Parfum duftete, aber auch nach dem Mann, den Ming hasste. Jetzt zankten sich die beiden. Das hörte Ming an dem Ton der Stimmen. Hélène blieb bei Ming auf dem Bettrand sitzen, und nach einer Weile hörte Ming draußen ein klatschendes Geräusch. Teddy war also ins Wasser gesprungen. Ming hoffte, er werde dort bleiben, vielleicht sogar ertrinken, jedenfalls nie wiederkommen. Hélène trat mit einem Waschlappen an den Aluminiumausguss, ließ Wasser drauflaufen, drückte ihn aus, legte ihn auf das Bett und hob Ming hinauf. Sie brachte Wasser, und nun war Ming durstig und trank. Dann ließ sie ihn schlafen, während sie das Geschirr wegräumte. Lauter vertraute Geräusche, die Ming gern hörte. Platsch, platsch, platsch. Ming hörte Teddys nasse Füße oben an Deck und war sofort hellwach. Der Streit fing wieder an. Hélène stieg die Stufen zum Deck hinauf. Ming blieb angespannt liegen, das Kinn noch auf dem feuchten Tuch, den Blick auf die Kabinentür gerichtet. Jetzt hörte er Teddys Schritte näher kommen. Ming hob ein wenig den Kopf. Er wusste, hinter ihm gab es keinen Ausgang, er war in der Kabine gefangen. Der Mann blieb mit dem Badetuch in der Hand stehen und starrte Ming an. Ming reckte sich, als wollte er gähnen. Die Augen schielten etwas und die Zunge schob sich ein wenig aus der Schnauze. Der Mann wollte etwas sagen. Einen Augenblick sah es so aus, als werde er das zusammengerollte Badetuch Ming an den Kopf werfen. Doch er zögerte und verschluckte, was er hatte sagen wollen. Dann schleuderte er das Badetuch in den Ausguss und bückte sich, um das Gesicht zu waschen. Es war nicht das erste Mal, dass Ming ihm die Zunge herausgestreckt hatte. Oft hatten Leute gelacht, bei einer Party zum Beispiel, wenn Ming das tat, und das hatte Ming gefreut. Aber er spürte auch, dass Teddy es für eine feindliche Geste hielt, und deshalb streckte er ihm eigens und mit Bedacht die Zunge heraus. während es ihm bei anderen Leuten oft unabsichtlich passierte. Der Streit ging weiter. Hélène war dabei, Kaffee zu machen. Ming fühlte sich besser und stieg wieder auf Deck. Die Sonne war nun untergegangen. Hélène ließ den Motor an und das Boot glitt langsam auf die Küste zu. Ming hörte schon die Vögel singen. Es waren sonderbare Rufe, die wie schrille Sätze klangen und die manche Vögel erst bei Sonnenuntergang hören ließen. Ming freute sich auf die Heimkehr in das Steinhaus oben auf der Klippe. Sein und Hélènes Heim. Er hatte es zu Hause bequemer als auf dem Boot, aber er kannte den Grund, warum sie ihn nie zu Hause ließ, wenn sie mit dem Boot wegfuhr. Sie hatte Angst, jemand könnte ihn wegholen oder sogar umbringen. Das verstand er. Sie hatten schon fast unter ihren Augen versucht, ihn zu greifen. Einmal hatte er unversehens in einem Sack gesteckt, und obgleich er wie ein Wilder kämpfte, hätte es ihm wahrscheinlich alles nichts genützt, wenn nicht Hélène selber den Jungen geohrfeigt und ihm den Sack entrissen hätte. Ming hatte vorgehabt, noch einmal auf das Kabinendach zu springen, doch nach kurzem Blick beschloss er, seine Kräfte zu schonen. Er legte sich mit eingezogenen Pfoten auf das noch sonnenwarme, abfallende Deck und ließ den Blick über die näher kommende Küste schweifen. Vom Strand herauf kamen Gitarrenklänge. Die Stimmen der Herren und des Mannes waren jetzt verstummt. Eine Weile übertönte das Tschock, Tschock, Tschock des Motors die anderen Geräusche. Dann hörte Ming, wie bloße Männerfüße die Stufen von der Kabine heraufkamen. Ming wandte nicht den Kopf, nur die Ohren legte er unbewusst ein wenig zurück. Er blickte über das Wasser vor sich und unter sich. Es war nur einen Katzensprung entfernt. Sonderbar. Von dem Mann hinter ihm kam kein Laut. Die Haare an Mings Hals sträubten sich ganz leicht. Er warf einen Blick über die rechte Schulter. Im gleichen Augenblick bückte sich der Mann und kam mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu. Ming war sofort auf den Füßen und sprang auf den Mann zu. Da das Deck keine Reling hatte, blieb ihm kein anderer Weg. Der Mann hob den linken Arm und versetzte Ming einen Stoß vor die Brust, der ihn zurückschleuderte. Die kleinen Krallen kratzten über das Holz, doch die Hinterbeine rutschten über den Decksrand. Mit den Vorderfüßen klammerte sich Ming an das glatte Holz, das wenig Halt bot, während die Hinterbeine sich abmühten, einen Vorsprung zu finden und an der Seitenwand des Bootes hochzuklimmen, die sich ungünstig für Ming nach außen wölbte. Der Mann trat vor, um mit dem Fuß Mings Pfoten vom Deckrand zu schieben. Doch in diesem Moment kam Hélène die Treppe herauf. »Was ist los, Ming?« Mings kräftigen Hinterbeinen gelang es allmählich, ihn Schritt für Schritt an Deck zu hieven. Der Mann war niedergekniet, als wollte er ihm helfen. Hélène hatte sich ebenfalls auf die Knie niedergelassen und hielt jetzt Ming am Kragen. Ming reckte sich, dann hockte er sich auf den Boden. Sein Schwanz war nass. »Er ist über Bord gefallen«, sagte Teddy. »Er ist immer noch groggy, siehst du? Einfach vornübergefallen, als das Boot schaukelte.« »Die Sonne ist schuld, armer Ming.« Hélène hielt ihn fest an sich gedrückt und trug ihn nach unten in die Kabine. »Teddy, kannst du das Steuer übernehmen?« Der Mann kam ebenfalls hinunter in die Kabine, wo Hélène Ming auf ihr Bett gelegt hatte und leise zu ihm sprach. Sein Herz schlug immer noch hart und schnell. Er hatte jetzt Angst vor dem Mann am Steuer, obgleich Hélène da war. Sie fuhren in die kleine Bucht, wo sie immer anlegten, bevor sie von Bord gingen. Hier hatte Teddy viele Freunde und Kumpane, die Ming alle verabscheute, weil sie zu Teddy gehörten, auch wenn dies hier bloß mexikanische Halbwüchsige waren. Einige Bengels in Shorts schrien auch gleich, »Senor Teddy«, sie boten Hélène die Hand zum Aussteigen, sie ergriffen das Tau, das vorn am Boot festgemacht war, und erboten sich immer wieder, Ming zu tragen. »Ming, Ming«, mit einem Sprung setzte Ming an Land und hockte sich nieder, um auf Hélène zu warten und schnell zur Seite zu springen, wenn eine Hand näher kam, um ihn zu packen. Und es waren viele braune Hände da, die nach ihm zu greifen versuchten und denen er immer wieder ausweichen musste. Geschrei, Lachen, Getrampel von nackten Füßen auf Holzbohlen und dann Elaines beruhigende Stimme, die den Jungens warnende Worte zurief. Ming wusste, sie war noch damit beschäftigt, die Plastiktaschen an Land zu bringen und die Kabinentür abzuschließen. Teddy ließ sich von einem der Jungens dabei helfen, die Leinenplane über das Kabinendach zu ziehen. Und nun waren Elaines sandalenbekleidete Füße neben Ming angekommen und Ming folgte ihr. Ein Junge nahm ihr die Sachen ab, die sie trug, und sie hob Ming auf den Arm. Sie bestiegen den großen Wagen ohne Dach, der Teddy gehörte, und fuhren die gewundene Straße hinauf zu Elaines und Mings Haus. Einer der Jungen saß am Steuer. Der Ton, in dem Elaine und Teddy miteinander sprachen, war jetzt ruhiger, sanfter. Der Mann lachte. Ming saß angespannt auf Elaines Schoß. Er spürte ihre liebevolle Fürsorge an der Art, wie sie ihn streichelte und am Hals kraulte. Der Mann streckte die Hand aus und legte sie Ming auf den Rücken. Und Ming ließ ein dunkles Grollen hören, das stieg und absank und tief aus der Kehle kam. »Na, na«, sagte der Mann mit gespielter Heiterkeit und zog die Hand zurück. Elaine hatte angefangen, etwas zu sagen und sich dann unterbrochen. Ming war sehr müde. Er wollte jetzt nichts als schlafen, schlafen auf dem breiten Bett zu Hause, auf dem eine rot-weiß gestreifte Decke aus dünner Wolle lag. Kaum hatte er den Gedanken zu Ende gedacht, da fand er sich auch schon in der kühlen, duftenden Umgebung des eigenen Hauses und wurde behutsam auf das Bett mit der weichen, wollenen Decke gelegt. Seine Herrin gab ihm einen Kuss und sagte etwas, in dem das Wort »hungrig« vorkam. Ming hatte verstanden. Er sollte ihr Bescheid sagen, wenn er hungrig war. Ming döste ein und erwachte erst, als er auf der Terrasse in wenigen Metern Entfernung hinter der offenen Glastür Stimmen hörte. Es war jetzt ganz dunkel draußen. Ming konnte das Ende des Tisches sehen und erkannte auch an der Art des Lichtes, dass Kerzen auf dem Tisch brannten. Concha, die Dienerin, die im Hause schlief, räumte gerade den Tisch ab. Ming hörte ihre Stimme und dann auch die Stimmen von Elaine und dem Mann. Er roch den Zigarrenrauch, sprang auf und hockte sich einen Augenblick vor die offene Tür, die auf die Terrasse führte. Er gähnte, machte einen Buckel, reckte sich und lockerte die Muskeln, indem er die Krallen in den dicken Sisalteppich grub. Dann glitt er nach rechts hinaus auf die Terrasse und lief lautlos weiter die breite Steintreppe hinunter in den Garten. Der Garten war wie ein Urwald, eine Dschungelwildnis mit Avocado- und Mangobäumen, die bis zur Terrasse reichten. An der Mauer kletterte Bougainville hoch, Orchideen rankten sich an den Bäumen empor und Magnolien und Kamelien, die Elaine selbst gepflanzt hatte, wuchsen in üppiger Fülle. Ming hörte auch Vögel in den Nestern zwitschern. Er kletterte zuweilen hinauf, um an die Nester zu kommen, doch heute Abend hatte er keine Lust, obgleich er nicht sehr müde war. Die Stimmen der Herren und des Mannes beunruhigten ihn. Die Herren stand heute Abend nicht gut mit dem Mann, das war deutlich zu merken. Concha war sicher noch in der Küche. Ming beschloss, hineinzugehen und sie um etwas zu essen zu bitten. Concha hatte ihn gern. Einmal hatte das Haus eine Dienerin gehabt, die ihn nicht mochte, die war von Elaine entlassen worden. Ming dachte lustvoll an gegrilltes Schweinefleisch, das wäre schön heute Abend. Die Herren und der Mann hatten das zum Abendessen gehabt. Vom Meer her wehte eine kühle Brise und fuhr ihm leicht durchs Fell. Er war nun wieder ganz erholt nach dem grässlichen Erlebnis vorhin, als er fast ins Wasser gefallen war. Auf der Terrasse war niemand mehr. Ming bog nach links ein ins Schlafzimmer und wusste sofort, dass der Mann da war, obgleich kein Licht brannte und er ihn nicht sehen konnte. Der Mann stand am Toilettentisch und war dabei, ein Kästchen zu öffnen. Ohne es zu wissen, ließ Ming noch einmal das tiefe Grollen hören, das aufstieg und wieder absank. Er blieb starr so stehen, wie er in dem Augenblick stand, als er den Mann bemerkte. Der rechte Vorderfuß war zum nächsten Schritt vorgestreckt und die Ohren zurückgelegt. Er war zum Sprung bereit, irgendwohin, obgleich ihn der Mann noch nicht gesehen hatte. »Sst! Verdammt nochmal!« sagte der Mann leise und stampfte leicht mit dem Fuß auf, um Ming zum Rückzug zu bewegen. Ming rührte sich nicht. Er hörte das weiche Scheppern der weißen Halskette, die der Herrin gehörte und die nun in der Tasche des Mannes verschwand. Der Mann ging rechts an Ming vorbei und zur Tür hinaus, die in das große Wohnzimmer führte. Ming hörte das Klirren der Flasche gegen das Glas, das jetzt gefüllt wurde. Ming ging durch dieselbe Tür und wandte sich nach links, der Küche zu. Elaine und Concha waren in der Küche und begrüßten ihn. Aus Conchas Radioapparat ertönte Musik. »Fisch? Nein, Braten. Braten mag er gern«, sagte Elaine in dem speziellen Idiom, das Concha leichter verstand. Ming deutete ohne Mühe an, dass ihm Braten auch lieber sei. Er erhielt ihn und fraß mit großem Appetit. Concha rief einmal »Ei«, als die Herrin ihr etwas auseinandersetzte, und sie beugte sich nieder, um Ming zu streicheln. Er duldete es, aber er blickte dabei weiter auf seinen Teller, bis sie aufhörte und er seine Mahlzeit beenden konnte. Elaine ging hinaus. Concha goss ein wenig kondensierte Milch, die Ming sehr liebte, in seine Untertasse und er leckte sie auf. Zum Dank rieb er schnurrend die Flanke an ihrem nackten Bein und ging dann ebenfalls hinaus. Vorsichtig trat er auf dem Weg ins Schlafzimmer in den Wohnraum. Aber die Herren und der Mann saßen jetzt draußen auf der Terrasse. Ming war gerade im Schlafzimmer angekommen, als er Elaine rufen hörte. »Ming, wo bist du?« Ming ging zur Terrassentür und blieb einen Augenblick dort stehen. Dann setzte er sich auf die Schwelle. Elaine saß seitwärts am Ende des Tisches. Hell schien das Kerzenlicht auf das lange, blonde Haar und die weißen Hosenbeine. Sie klopfte sich auf den Schenkel und Ming sprang ihr auf den Schoß. Der Mann sagte etwas mit halblauter Stimme, etwas Unfreundliches. Elaine erwiderte im gleichen Ton, aber sie lachte dazu. Das Telefon klingelte. Elaine setzte Ming auf den Boden und ging hinüber ins Wohnzimmer. Der Mann leerte sein Glas, sagte leise etwas zu Ming und stellte das Glas auf den Tisch. Dann stand er auf und versuchte, Ming einzukreisen oder ihn auf den Rand der Terrasse zu treiben. Das merkte Ming, und er wusste auch, dass der Mann betrunken war. Er bewegte sich langsam und ungeschickt. Rings um die Terrasse lief ein Geländer, das dem Mann etwa bis zur Hüfte reichte. An drei Stellen wurde es von einem Gitterrost durchbrochen und die Gitterstäbe waren weit genug, dass Ming hindurchschlüpfen konnte, was er jedoch niemals tat. Er warf nur zuweilen einen Blick durch die Stäbe. Es war ihm klar, dass der Mann ihn durch eins der Gitter jagen wollte. Oder er wollte ihn packen und über die Brüstung werfen. Es war kinderleicht für Ming, ihm auszuweichen. Jetzt ergriff der Mann einen Stuhl und schwang ihn plötzlich durch die Luft. Dabei traf er Ming an der Seite, schnell und heftig. Das tat weh. Ming suchte den nächsten Ausweg. Das war die Steintreppe, die nach unten in den Garten führte, und lief hinunter. Der Mann kam hinter ihm her. Ohne nachzudenken, schoss Ming die paar Stufen wieder hinauf, die er eben hinuntergelaufen war, wobei er sich dicht an der im Schatten liegenden Mauer hielt. Der Mann hatte ihn nicht gesehen, das wusste er. Er sprang auf das Terrassengeländer, setzte sich und leckte sich einmal die Pfote, nur um sich zu sammeln. Sein Herz schlug so hart, als sei er mitten im Kampf. Hass erfüllte ihn. Hass brannte in seinen Augen, als er sich jetzt hinkauerte und horchte, wie der Mann unsicher begann, die Treppe emporzuklimmen. Da, er kam in Sicht. Ming spannte sich zum Sprung und sprang dann so hart er konnte mit allen Vieren auf den rechten Arm des Mannes nahe der Schulter, wo er sich an der weißen Jacke festkrallte. Sie fielen beide um und der Mann stöhnte. Ming ließ nicht locker. Zweige knackten. Ming wusste nicht mehr, was oben und unten war. Er sprang ab, erkannte zu spät die Richtung und den Erdboden und landete auf der Seite. Fast gleichzeitig hörte er, wie der Mann dumpf zu Boden schlug und dann etwas weiter rollte. Stille. Mings Atem ging schnell. Die kleine Schnauze stand offen, bis der Schmerz in der Brust nachließ. Aus der Richtung des Mannes kam der Dunst von Alkohol und Tabak und der scharfe Geruch der Angst. Aber der Mann rührte sich nicht. Ming konnte jetzt ganz gut sehen, auch schien ein wenig Mondlicht durch den Garten. Er machte sich auf den Weg zur Treppe, ein langer Weg durch Buschwerk, über Sand und Steine, bis er die ersten Stufen fand. Er stieg nach oben und stand wieder auf der Terrasse. Elaine kam gerade durch die Glastür nach draußen. »Teddy«, rief sie und trat zurück ins Schlafzimmer, um eine Lampe anzuschalten. Dann ging sie in die Küche und Ming folgte ihr. Concha hatte das Licht brennen lassen. Sie war jetzt in ihrem eigenen Zimmer, aus dem Radiomusik tönte. Elaine öffnete die Haustür. Der Wagen des Mannes stand noch auf dem Weg, das sah Ming. Seine Hüfte schmerzte ihn jetzt. Oder er spürte den Schmerz erst jetzt. Er hinkte leicht. Elaine bemerkte es, legte ihm weich die Hand auf den Rücken und fragte, was ihm fehle. Ming schnurrte nur. »Teddy, wo bist du?« rief Elaine noch einmal. Sie nahm eine Taschenlampe und leuchtete hinunter in den Garten. Zwischen die starken Stämme der Avocadobäume, die Orchideen und Lavendelblüten und die roten Flammen der Bougainville. Ming saß in Sicherheit neben ihr auf der Terrassenbrüstung und folgte dem Strahl der Lampe mit den Augen. Er schnurrte behaglich. Gleich hier unten war der Mann nicht. Er war weiter hinten und mehr rechts. Elaine trat an die Terrassentreppe, die kein Geländer, sondern nur breite Stufen hatte, und zielte mit dem Lichtstrahl nach unten. Ming blickte nicht hin. Er saß jetzt oben auf der Terrasse, wo die Stufen anfingen. »Teddy«, rief Elaine, »Teddy«. Sie lief die Stufen hinunter. Ming blieb oben sitzen. Er hörte, wie sie die Luft einzog und dann laut rief, »Concha«. Eilig kam sie die Treppe wieder herauf. Concha war aus ihrem Zimmer gekommen. Elaine sprach mit ihr und Concha wurde ganz aufgeregt. Elaine trat ans Telefon und sprach eine Weile. Dann ging sie zusammen mit Concha die Treppe hinunter. Ming blieb bequem mit eingezogenen Pfoten auf dem Terrassenboden sitzen, der noch immer warm war von der Sonne. Ein Wagen fuhr vor. Elaine kam die Treppe herauf und ging an die Haustür. Ming blieb unbemerkt in einer dunklen Ecke der Terrasse sitzen und schaute zu, wie drei oder vier fremde Männer heraustraten und mit schweren Schritten die Treppe in den Garten hinuntergingen. Er hörte, wie sie unten redeten und dabei hin und her gingen. Es knackte in den Büschen. Dann kam der Geruch von allen zusammen die Stufen herauf. Der Dunst von Tabak und Schweiß und der vertraute Geruch von Blut. Ming war sehr zufrieden. Er freute sich, so wie er sich immer freute, wenn er einen Vogel getötet und den Blutgeruch mit seinen Zähnen hervorgerufen hatte. Das hier war seine Beute, eine mächtige Beute. Keiner sah, wie sich Ming zu seiner vollen Größe aufrichtete, als die Männer mit der Leiche vorbeigingen, und wie er das würzige Aroma seines Sieges mit erhobener Nase einsog. Dann war auf einmal das Haus ganz leer. Alle waren fort, sogar Concha. Ming trank etwas Wasser aus seinem Schüsselchen in der Küche. Dann ging er ins Schlafzimmer der Herren, sprang auf das Bett, rollte sich auf dem Kissen zusammen und war in kurzer Zeit eingeschlafen. Er erwachte erst durch das laute Rrrr eines fremden Wagens. Die Haustür wurde geöffnet. Er erkannte Elaines und dann auch Conchas Schritte. Aber er blieb liegen, wo er lag. Ein paar Minuten lang unterhielten sich die beiden Frauen mit leisen Stimmen. Dann kam Elaine ins Schlafzimmer, wo das Licht noch brannte. Ming sah ihr zu, wie sie langsam das Kästchen auf dem Toilettentisch öffnete und mit leisem Scheppern die weiße Halskette hineinfallen ließ. Sie schloss den Kasten und begann, ihre Bluse aufzuknöpfen. Doch bevor sie damit fertig war, warf sie sich plötzlich auf das Bett und streichelte Minks Kopf, hob seine linke Pfote und drückte sie sanft, so dass die Krallen heraustraten. O Ming, Ming, sagte sie leise. Und Ming hörte aus ihrer Stimme, wie lieb sie ihn hatte.